und ihre Herzen zerstreut sind, und sie führen insgeheim vertrauliche Gespräche, sie, die Unrecht tun. Ist dieser etwas anderes als ein menschliches Wesen wie ihr? Wollt ihr denn sehenden Auge Zauberei begehen